The sun scheint heute wieder schwarz lackiert auf beiger Fläche. Standardsatz, Druck quer zu deinen Lippen, die laut lackrot schreien, als hielten wir den Atem an. Inzwischen vielleicht auch den der Erde, ihrer Kinder, zu denen wir letztendlich auch gehören, im Stoffgemisch aus Zeit- und Raumgefüge und Mineral aus Wortstaub in den Sätzen. Laut ausgesprochen könnte man glatt denken, dass dieser Mundraub, der vor deiner Haustür stattfindet, gar nicht da ist. Schließ die Augen und höre auch nicht mehr die lauten Vögel. Steckbrief, Effects of Global Warming, wenn dir der Puls am Reiz dazwischen funkt.